Ohne große Wälder musste die Tierwelt immer wieder mit Überschwemmungen und relativ öden Landflächen zurechtkommen. Und das auch dann noch, als sie sich von der Dezimierung durch die vulkanische Hölle erholte. Es schien, als seien die ersten echten Versuche der Wälder, ihren Weg in die Welt zu finden, fehlgeschlagen. Aber, wie so oft in der Evolution, führten widrige Umstände auch hier zu Neuerungen. Aus der Katastrophe erwuchsen die Anfänge allen Lebens von Pflanzen und Wäldern, wie wir es heute kennen. Heute unterteilen wir die samenproduzierenden Pflanzen, Spermatophyten, in zwei große Kategorien. Die Nacktsamer, Gymnospermen, und die Bedecktsamer, Angiospermen. Die Ursprünge der ersten Gruppe lassen sich in der Tat auf die Progymnospermen zurückführen, die wir in Kapitel 1 als erste Nutznießer des Regenwaldkollaps in der Karbonzeit kennengelernt haben. Ihr Name, das griechische Wort Gymnospermos, bedeutet nackter Samen, besagt, dass die Samenanlagen, aus denen nach der Befruchtung die Samen entstehen, offen auf der Samenschuppe liegen, während sie bei Bedecktsamern im Fruchtknoten der Blüte eingeschlossen sind. Die Nacktsamer nahmen zwar bereits in den Ökosystemen der Karbonzeit eine beherrschende Stellung ein, am häufigsten traf man sie aber auf den Waldböden an, in und unter den ersten Bäumen. Als Pangäa immer trockener wurde und der CO2-Gehalt der Atmosphäre zunahm, standen andere pflanzliche Lebensformen vor Problemen. Und damit eröffnete sich in den Baumkronen ein Fenster für die Nacktsamer. Jetzt konnten Palmfarne und Ginkgo-Gewächse, darunter der berühmte Ginkgo-Baum Ginkgo biloba, die einzige heute noch lebende Spezies dieser Gruppe, ganz nach oben wachsen. Pflanzen, die sich durch Samen fortpflanzen, sind im Vorteil. Die Samen können im Ruhezustand bleiben und damit sowohl Trockenphasen als auch stärker von Jahreszeiten geprägte Bedingungen überdauern. Als die Wälder im weiteren Verlauf der Triaszeit vor 251,9 bis 201,4 Millionen Jahren zurückkehrten, beherrschten die samenproduzierenden Gymnospermen in den Tropen und darüber hinaus die oberen Etagen der Wälder, und zwar dieses Mal in Gestalt der uns vertrauten Nadelbäume. Die so entstandenen Ökosysteme gibt es bis heute in den Wäldern gemäßigter Breiten vom Norden Sibiriens bis zu ihren südlichsten Vorposten in Chile und Neuseeland. Gleichzeitig fristeten die sporentragenden Pflanzen ihr Dasein am Waldboden und die urtümlichen Progymnospermen wie Archaeopteris wurden in die Fossilien aus der Karbonzeit verbannt. Angesichts der niedrigen Temperaturen, denen die Wälder im Norden Russlands heute ausgesetzt sind, würden wir sie wahrscheinlich nicht als tropisch bezeichnen. Und damit hätten wir auch völlig recht. Die Nacktsamer aus der Gruppe der Cycadales sind noch heute in den Tropen weit verbreitet und während eines großen Teils des Mesozoikums, von der Trias bis zur Kreidezeit, erstreckten sich die Gymnospermenwälder quer durch die tropischen Regionen. Um die wahren Anfänge der Wälder zu finden, die im 21. Jahrhundert die Tropen kennzeichnen, müssen wir die andere große Gruppe samenproduzierender Pflanzen und ihre Evolutionsgeschichte betrachten. Die Bedecktsamer oder Angiospermen, das heißt die Blütenpflanzen. Dafür können wir uns keinen besseren Experten wünschen als Carlos Jaramillo, der standesgemäß am Institut für Tropenforschung der Smithsonian Institution in Panama arbeitet. Mit seinem breitkrempigen Hut, dem Geologenhammer und den schlammverschmierten Hosen gehört Carlos zu den besten Kennern der urtümlichen Blütenpflanzen und der tropischen Wälder der Region.